Nach der Ausbildung noch ein Studium oder nach dem Studium eine Ausbildung oder ein Zweitstudium oder eine neue Ausbildung. Was in Deutschland häufiger vorkommt, soll in Dänemark durch ein neues Gesetz unterbunden werden. In Zukunft soll es in Dänemark nicht mehr möglich sein, eine Ausbildung oder ein Studium auf demselben Niveau der vorherigen Ausbildung zu machen. Dieses Gesetz beschlossen die Regierungsparteien Venstre, Konservative Volkspartei und Liberale Allianz zusammen mit den Stimmen der rechtspopulistischen Dänischen Volkspartei und der Sozialdemokratie, trotz 80.000 Menschen, die eine Protesterklärung gegen das Gesetz unterschrieben haben und dagegen protestierten. Das Gesetz soll bis zu 427 Millionen dänische Kronen, rund 57 Millionen Euro, einsparen. Dabei waren nur 308 Millionen Kronen vorgesehen, also weit weniger. Das bedeutet, dass rund 120 Millionen Kronen mehr eingespart werden als überhaupt notwendig. Konkret soll das Gesetz die Möglichkeit abschaffen, eine zweite staatsfinanzierte Ausbildung oder ein Studium zu machen, die sich auf demselben oder einem niedrigeren Niveau als die erste befindet. Die Regierung will untersuchen, ob Studierende sich eine zweite Ausbildung bzw. einen zweiten Studiengang selbst bezahlen müssen. Trotz des neuen Gesetzes soll es dennoch Ausnahmen geben, so darf man eine zweite Ausbildung beginnen, wenn die aktuelle Ausbildung bzw. das Studium auf dem Arbeitsmarkt keine Anwendung mehr findet, die Ausbildung veraltet ist oder wenn ein besonderer Bedarf an der Ausbildung bzw. dem Studium auf dem Arbeitsmarkt besteht. Kurz nach der Verabschiedung des Gesetzes äußerte sich Ministerpräsident Lars Løkke Rasmussen, dass es in Zukunft aber wohl notwendig sei, zwei Ausbildungen bzw. Studienabschlüsse zu haben, um sich auf dem stark veränderten Arbeitsmarkt behaupten zu können. Dies sagte er, obwohl er für das Gesetz gestimmt hatte. Von dem Gesetz wären 1.500 Menschen pro Jahr in Dänemark betroffen. Die linke Opposition im Parlament will gegen das Gesetz ankämpfen. Rune Weichert, in die Welle News.